Wenn man über die Arbeitslosen spricht, dann ist es eigentlich falsch, über ein Milieu zu sprechen. Denn anders als die Arbeiterklasse haben die Arbeitslosen nie eine Form von Zusammenhalt herstellen können. Im Diskurs über die Arbeiterklasse sind sie oft schlichtweg mitgemeint. Wobei das natürlich viel zu kurz gedacht ist. Arbeitslose sind keine Arbeiter. Im marxistischen Begriffsumfeld könnte man sie zur Arbeiterklasse zählen und beiden Gruppen einen gemeinsamen Kampf gegen das Kapital unterstellen. Aber wenn sich die Lage der Arbeiterklasse verbessert, verbessert sich dadurch nicht automatisch die Lage der Arbeitslosen. Und wenn sich die Lage der Arbeitslosen verschlechtert, wenn ihre Deprivation fortschreitet, dann gehören sie irgendwann zu der Gruppe, die Marx Lumpenproletariat nannte. Diejenigen, mit denen gar nichts mehr anzufangen ist und die Marx im Kampf gegen das Kapital verloren gab. Für Marx war der Müßiggänger nie ein Ideal. Er wollte, dass es Arbeit gibt und dass alle arbeiten. Er kritisierte die Arbeit lediglich als entfremdet. Bei Hegel hatte Arbeit noch bedeutet, dass der Mensch etwas erschuf, etwas in die Welt brachte, was er danach anschauen konnte, und erst dieses Erschaffen machte ihn eigentlich zum Menschen. Marx beobachtete, dass industrielle Arbeit dem einzelnen Arbeiter dieses Erschaffen nicht mehr ermöglichte.